unendlich. Unendlich ist ein Manifest für Aufbruch, für kindliche Tapferkeit, für Wagemut und Neugier. Einfach mal machen, bedingungslos alles hinter sich lassen. Wir haben soeben unser 11. Album abgeschlossen und sitzen hier im Studio. Wir, das bin einmal ich, Sonja, und neben mir sitzt der Herr Krishan. Hallo, ich bin Krishan, der Produzent dieses Albums. Ich hatte auch schon die Freude, mit der Band an davorliegenden Alben zu arbeiten und sie bei der Umsetzung ihrer musikalischen Ideen und Visionen begleitend zu unterstützen und die ins Leben zu bringen, bis ihr die jetzt halt in der Form habt, wie ihr jetzt gerade das Album in den Händen haltet. Wir werden versuchen, euch ein paar kleine Anekdoten zu erzählen, ein paar Hintergrundgeschichten und vielleicht auch in das ein oder andere musikalische Detail gehen. Wobei ich sagen muss, dass es mir schon immer recht schwer fällt, über die eigene Musik zu sprechen. Wenn ich einsinge und mir Sachen dafür ausdenke, ist das natürlich eine ganz emotionale Sache und ich verlasse die Realität und tauche da ziemlich ab und das hat dann nichts mit Logik zu tun und deshalb fällt es mir manchmal eben sehr schwer, es dann einfach in Worte zu fassen. Dennoch werden wir das versuchen und versuchen, euch ein bisschen mit auf diese Reise zu nehmen. Für Thomas und mich war von Anfang an klar, dass Unendlich das erste Lied der CD werden sollte. Zumal es auch wunderbar an unsere Best-of-CD Unsterblich anschließt, mit der wir unser 20-jähriges Bandjubiläum damals gefeiert haben. Als Sonjas und Thomas Demo bei mir eintrafen, stimmte ich denen auch direkt zu, dass es definitiv der Opener sein müsste, A, wegen der Aufbruchsthematik, die in dem Text sich vermittelt, und auch die Musik in sich schon einen längeren Aufbau anbietet, der eigentlich sehr schön in die Grundstimmung des Albums leitet.